Das Nationale Wissenschaftliche Symposium Verschiedene Bereiche anlässlich des 50. Gründungstages der Hochschule für Naturwissenschaften fand am 12. und 13. Januar in dieser Hochschule statt. An der Veranstaltung, die geteilt in über 20 Sektionen verlief, nahmen die Lehrer und Forscher der Bildungs- und Forschungsorgane teil. Es wurden mehr als 1600 wissenschaftliche Abhandlungen eingereicht, die dazu aktiv beitragen können, die politische und militärische Macht der Republik allseitig zu verstärken und mit der großen Triebkraft der Selbsthilfe und eigenen Stärkung den siegreichen Fortschritt des Sozialismus zu beschleunigen. Beim Symposium wurden die Forschungserfolge der Lehrer und Forscher mit der Möglichkeit zur Realisierung und mit großem wissenschaftlichem Wert veröffentlicht und gute Erfahrungen ausgetauscht.